Ich habe mich relativ spontan entschlossen, das, was ich hier heute vortragen will, entlang eines Buches, was gerade vor einer Woche in meine Hände gekommen ist, zu referieren, von dem ich auch ein bisschen was vorlesen wollte. Und das interessant ist, weil es so ein bisschen international mehrheitsfähige Ideologie dieser verschiedenen Massenproteste der letzten Zeit zusammenfasst, für ein deutsches Publikum zumindest. Das heißt, Occupy ist bei Suhrkamp erschienen und ist nicht etwa eine ausführliche Dokumentation dessen, was da in New York passiert ist im Rahmen der Occupy Wall Street Bewegung, sondern eine Auswahl von einzelnen Redebeiträgen, zum Teil der einschlägigen Leute wie Slavoj Žižek und Judith Butler, die da alle aufmarschiert sind. Ich finde, man kann einiges von dem, was ich hier vortragen will, ganz gut illustrieren an diesem Buch, gerade weil es sozusagen eine Aufbereitung, also schon eine Art ideologische Aufbereitung dessen ist, was vielleicht tatsächlich noch etwas vielfältiger gewesen sein mag. Also ich kann das nicht einschätzen. Das ist jedenfalls sofort auf den Markt geworfen worden und wird bezeichnenderweise auf dem Klappentext angekündigt mit dem Satz: Nach Tunis, Kairo, Madrid, Tottenham und Athen hat die globale Welle der Empörung das Auge des Sturms erfasst, die New Yorker Wall Street. Und in dieser gewissermaßen meteorologisch verrutschten Metapher wird schon deutlich, dass hier mit einer gewissen Forciertheit und Willkür versucht wird, diese eigentlich ja sehr historisch, gesellschaftlich, sehr unterschiedlich zu bewertenden Proteste in verschiedensten Regionen der Welt zusammenzulesen unter dem Aspekt, dass hier eine globale Welle der Empörung, eine Bewegung der Empörten, die sozusagen interkulturell irgendwie vernetzt sei, sich artikuliert und die nur noch zu sich selbst kommen müsse, damit alles anders wird. So, gerade weil ich versuchen möchte, sozusagen diese Ideologie, die unter diesem Aspekt propagiert wird, ein bisschen zu rekonstruieren, wird natürlich bei mir selbst auch die Differenz zwischen diesen verschiedenen Protestbewegungen, die hier mit den Städtenamen markiert sind, etwas zu kurz kommen, aber das folgt eben der Vorgabe selbst, die durch nicht nur durch dieses Buch, sondern sozusagen auch im Massenbewusstsein selbst ja gemacht wird, indem so getan wird, als wären das verschiedene soziale Protestbewegungen, die alle auf eine Art interkulturelle Empathie oder so sozusagen dadurch verbunden sind, eben durch den Affekt der Empörung. Man könnte also von so einer Art Materialismus des Affekts oder so sprechen, der da so vage, diffus dieser Annahme zugrunde liegt, also dass das Gemeinsame, das, was die Gemeinsamkeit dieser Bewegung vermeintlich ausmacht, gar nicht mehr versucht wird zu begründen durch gemeinsame Interessengruppen, die da Träger dieser Proteste seien, durch gemeinsame gesellschaftliche Bedingungen, auf die reagiert wird, sondern durch die Gemeinsamkeit des Affekts der Empörung. Und was es noch begünstigt, diese Gemeinsamkeit zu behaupten, darauf komme ich dann später noch bei den Protagonisten dieser Protestbewegung, scheint mir die Rolle der neuen, der sogenannten globalen Medien zu sein und diese ganze Ideologie der Vernetzung, die da eine Rolle spielt. Das wird dann zwar teilweise auch dann bestritten und gesagt, wozu ja nicht viel gehört, nein, das sei keine Facebook-Revolution oder so, aber die Tatsache, dass sozusagen diese neuen Medien auf verschiedene Art bei diesen Protesten eine wichtige Rolle spielen, scheint mir deshalb wichtig zu sein, weil die Medien selbst funktionieren sozusagen als synthetische, technisch vermittelte Formen der Pseudokollektivierung der Atomisierten, also von verschiedenen Splittergruppen, atomisierten Einzelnen, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben und die sozusagen durch dieses technische Vermittlungsmedium vorgegaukelt bekommen und sich selber zu bestätigen scheinen, dass sie mit der ganzen Welt irgendwie zusammenhängen. Das wäre ein eigenes Thema, über das man mal genauer sprechen müsste, welche Rolle diese einerseits sehr stark individualisierten, aber eben auch inzwischen kollektiv verbreiteten neuen Medien bei dieser Ideologie, dieser neuen Protestbewegungen spielen und auch für das Selbstverständnis der Akteure. Dazu komme ich nachher noch, wenn ich zu den Autoren und Mitverfassern dieses Buches was sage. In bestimmten geschichtlichen Konstellationen lassen sich selbst scheinbar zu Tode gerittenen philosophischen Sentenzen überraschende Dimensionen abgewinnen. Adornos Maxime etwa, wer denke, sei nicht wütend, deren Wahrheitsgehalt durch permanentes Zitieren sehr gelitten hat, erhält angesichts einer neuen Spezies politisch selbstbewusster Zombies, die sich Wutbürger nennen, ungeahnte Evidenz. Weist das Kunstwort Wutbürger in seinem schreienden Selbstwiderspruch doch bereits darauf hin, dass vom Bürgertum, auf das seine Adepten sich berufen, nur noch das borniert und verblendet gewordene Moment purer Selbstbehauptung, das unbedingte Recht haben wollen, der erinnerungs- und hoffnungslose Stolz auf den Wert der eigenen Leistung und der in Panik umgeschlagene Wille übrig geblieben sind, aus dem eigenen Leben um jeden Preis etwas zu machen. Nicht etwa, weil man irgendwann mehr sein möchte, als man schon ist, oder auch nur mehr haben möchte, als man schon hat, sondern ganz einfach, weil man etwas aus sich machen muss und sich den stumm und anonym auf einem lastenden Zwang als vornehmste Aufgabe der Selbstverwirklichung zugeeignet hat. Also die jeden und auch die noch Berufstätigen, gerade im sogenannten Bereich der freien Medien, der Kunstberufe und so, unmittelbar evidente Gewissheit, dass sie im Grunde alle überflüssig sind, dass man auf jeden Einzelnen verzichten kann, schlägt nicht etwa um in den Entschluss, aus der Erkenntnis dieser Überflüssigkeit etwas zu machen, denn darauf komme ich am Schluss nochmal, die Diagnose der Überflüssigkeit wäre ja vielleicht sozusagen von der Not, die mit ihr verbunden ist, abgelöst, gar nicht so was Schlimmes, sondern man fordert ein, dass man nicht überflüssig sein will, man versucht zu demonstrieren und für alle anderen vermeintlich irgendwie das ähnliche Schicksal Teilenden einzufordern, dass irgendetwas aus ihnen gemacht werden muss, dass keiner verloren gehen darf, dass kein Mensch, wie das dann so heißt, und inzwischen von der Politik, parteienübergreifend auch, etwa wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, immer wieder beschworen wird, kein Mensch überflüssig ist. Darin ist also dieser alte, selbst schon etwas unheimliche Satz, dass man jeden Tag so leben soll, als wäre es der letzte, so nicht, also der, auch wie das bei Fanny van Damme heißt, etwas von Intensivstation schon hat, aber immerhin noch so einen gewissen Spontaneismus bewahrt mittlerweile geworden, dass das ganze Leben sozusagen als dieser letzte Tag erscheint und dass man unbedingt irgendetwas machen muss, koste es, was es wolle, obwohl man gar nicht weiß, was man will und wozu das überhaupt alles gut sein soll. Da sie jedoch statt über revolutionäre Fantasie nur immer über emanzipatorische Kreativität verfügen und den genuinen bürgerlichen Impuls in der Freiheit des Einzelnen, die Freiheit der Menschheit aufscheinen zu lassen, längst aufgegeben haben, vermögen ihre eigenen Aktionen das bessere Leben, auf das sie vermeintlich zielen, nicht einmal spurenweise vorwegzunehmen. Wie sonst ließe sich die piefige Selbstzufriedenheit erklären, mit der sie darauf hinweisen, dass sie die von ihnen besetzten Plätze und Räume selber sauber halten, dass sie nur deshalb etwas gegen die Polizei haben, weil jeder einzelne von ihnen sein eigener Schutzmann und seine eigene Schutzfrau ist und dass es ihnen gelingt, noch drögere Kaffeekränzchen zu organisieren als die eigenen Großeltern. Heute ist es soweit, das ist ein Zitat aus einer Ankündigung, die man mir zugespielt hat. Das Eulenfreunde-Festival 2012 besetzt Jena mit kulturellen Veranstaltungen und lädt alle in die Homebase auf dem Unicampus ein, verlautbarten die Eulenfreunde, eine regionale, künstlerisch-emanzipatorische Malen-nach-Zahlen-Gruppe Mitte dieses Monats. Die richtige Erkenntnis, dass Kultur, welcher Art auch immer, in Jena nur als Besatzungsmacht vorstellbar ist, scheint ihnen jedoch eher versehentlich unterlaufen zu sein. Denn ihre eigene Kultur geht so, Zitat, die Homebase ist unser kleines Wohnzimmer, in dem wir Kaffee trinken, Kuchen essen, Playstation spielen, Musik hören, auf Sofas chillen oder einfach nur Eulenfreunde treffen. Außerdem präsentieren wir das Ergebnis der Umfrage zu den schönsten CD-Covers. Die 20 besten Bilder sind ausgestellt und wollen betrachtet sein. Die Dinge werden gemacht, weil sie gemacht werden wollen und nicht etwa, weil irgendjemand sie machen will. So kommt kreative politische Praxis als Beschäftigungstherapie für früh vergreiste Demenzkranke zu sich selbst. Wie es hier klingt, so sah es in Berlin, Frankfurt oder Wien schon vor Jahren im Rahmen der Bildungsproteste aus, als Studierende und Lehrende gemeinsam auf den die Gängen versperrende Sofas chillten, auf musikinstitutsinternen Gitarren Bob Dylan spielten, sich bei heißen Samba-Rhythmen durch den durch keine Lehrveranstaltung mehr aufgemischten Alltag hindurch nöhlten, die vom Präsidenten ihnen als Freiraum zur Verfügung gestellten Hörsäle über Monate hinweg durch offensiv veganes Kochen unbetretbar machten und ihrer Sehnsucht nach Umwälzung von Verhältnissen, welche die Menschen zu erbärmlichen Kreaturen erniedrigen, durch blaue, rote und gelbe Wunschkärtchen Ausdruck verliehen, die sie an Schultafeln und Pinnwände hefteten. Insignien der Bildungsprotestler waren Momo, Ernie, Bert und Samson. Zum Symbol der Stuttgarter Park- und Platzbesetzer avancierte der Juchtenkäfer. Sekundiert wurden ihre Aktionen von Pensionärsprominenten wie Heiner Geißler und ihren diversen Klonen. Die Frage drängt sich auf, was solche Leute überhaupt mit dem Wort Wut zu tun haben sollen. Denn das ist ja das, was all diese Aktionen interessanterweise verbindet, dass sie auf eine fast schon selbst gewaltförmige, penetrante Art gewaltlos sind und so eine merkwürdige Art von Pensionärsbravheit an den Tag legen, mit der sie zu demonstrieren scheinen, dass sie den Staat, den sie auf irgendeine Weise auffordern, es besser zu machen oder ihnen irgendwie mehr Raum zu geben, aber jedenfalls nicht fundamental in Frage stellen wollen, irgendwie an Ordnungsgewalt auch noch intern irgendwie übertreffen oder so. Die Antwort darauf, also was das mit Wut zu tun hat, steckt in der Formel von den Wutbürgern selbst. Vermöchte Wut, sofern sie sich in ihrer Ohnmacht reflektiert, als spontaner Impuls angesichts unhaltbarer Zustände möglicherweise einmal in richtige Praxis umzuschlagen, so ist die Wut der Wutbürger in ihrem Innersten gepaart mit einem verbohrten Stolz darauf, von vornherein schon auf der richtigen Seite zu stehen. Die Maxime, wonach Denken im Angesicht des totalisierten Unheils immer zuvorderst das eigene Unrecht denken müsse, um bei Besinnung zu bleiben, ist ihnen, die sich selbst auf die Seite des vermeintlich vom Staat oder den Banken verletzten Rechts zu wissen glauben und allein das schon qua Quantität offenbar immer schon besiegte 1% ins Unrecht setzen, völlig fremd. Ihre Wut entspringt nicht dem trotz allem rudimentär vorhandenen Bewusstsein, dass die Rede von der Würde des Menschen über die ideologische Phrase hinaus ein reales meinen könnte, für dessen Verwirklichung zu kämpfen wäre, sondern die wähnen sich selbst stolz im Besitz der Würde, die sie verteidigen wie den ihnen gebührenden, von sinisteren Mächten enteigneten Freiraum. Und welche Rolle dieser Freiraum spielt, kann man sich klar machen, wenn man eine Sache in den Blick nimmt, die nun tatsächlich als Unterschied zwischen den Platzbesetzungen etwa in Ägypten oder so und den Platzbesetzungen in Spanien oder den USA oder Frankfurt ins Auge sticht, nämlich dass in Kairo oder Tunis Besetzungen von öffentlichen Plätzen tatsächlich zumindest hätten dazu führen können, dass dort überhaupt eine Art von freier Öffentlichkeit sich entwickelt, die es vorher eben gar nicht oder nur rudimentär gab. Dass das nicht passiert ist, ist umso schlimmer und sagt umso mehr aus über die Richtung, in die diese Rebellion dazu gehen scheint. Es wäre aber möglich gewesen, weil es eben eine Öffentlichkeit im Sinne der Öffentlichkeit auf öffentlichen Plätzen in New York oder Berlin da überhaupt noch nicht gibt. Dass aber in gleicher Weise und mit Berufung darauf, also hier öffentliche Plätze sozusagen besetzt werden, um sie sich im Namen einer Öffentlichkeit anzueignen, für die diese Plätze eigentlich sowieso schon da sind, zeugt eben davon, was für ein borniertes und im Endeffekt wiederum kleinbürgerliches Verständnis hinter diesem Begriff des Freiraums, wie er hier dann immer beschworen wird, eigentlich steckt. Man eignet sich sozusagen einen öffentlichen Raum nach diesem Landnahmeprinzip an, um da dann, abgeschottet von der Öffentlichkeit, vor deren Abstraktion und Anonymität man offenbar irgendwie Angst hat, sozusagen einen eigenen Raum, eine Art Spielzimmer zu haben, in dem man im Kleinen und scheinbar konkreter noch einmal das aufführt, was eigentlich sowieso passiert, was einem aber sozusagen im Alltag aufgrund der Abstraktion, in der es einem begegnet, Angst macht. Es geht also überhaupt nicht darum, den staatlichen Souverän irgendwie zu kritisieren. Es geht auch nicht darum, tatsächlich in einem schlimmen Sinn privatisierte Räume sich wieder anzueignen, sondern es geht darum, das Abstrakte sozusagen zu rekonkretisieren, den Souverän zu reprivatisieren und im Kleinen sozusagen auf der Ebene einer Art, dazu sage ich gleich noch was, so en Miniatur rekonstituierten Großfamilie irgendwie zu reproduzieren, was im Großen passiert und damit zu zeigen, dass man das selber besser kann. Es geht also tatsächlich sozusagen um eine Art vorauseilenden Gehorsam gegenüber einer Autorität, von der man sich bedroht fühlt und die man sich gar nicht mehr tot zutraut abzuschaffen, sondern deren Abstraktion man angreift und die man sozusagen konkret im gefühligen Nahbereich irgendwie reinszenieren will. Und das betrifft die drei Punkte, die ich jetzt anhand dieses Buches als Charakteristika dieser Bewegung versuchen möchte herauszuarbeiten. Das erste habe ich unter die Überschrift gestellt, ich will gebraucht werden. Wenn man sich anschaut, wer als, ja nicht Autoren, sondern die Autoren der einzelnen Beiträge und Flugblätter, die hier versammelt sind, werden in dem Band Mitwirkende genannt. Wenn man sich anschaut, wer da abgesehen von den ganz großen Namen geführt ist, ist auffällig, dass das alles Leute sind, die in Berufen tätig sind, die tatsächlich in jedem Sinn als überflüssig und nutzlos gelten können. Nämlich alle irgendwas mit Medien und Kunst machen. Zum Beispiel Clara Blumenkranz, geschäftsführende Redakteurin von N+1, das ist eine in diesem Zusammenhang sehr offenbar sehr engagierte linksliberale Zeitschrift dort. Mark Greif, Gründungsherausgeber von N+1, lehrt am Eugene Lank College in der New School for Liberal Arts in New York. Sarah Resnick, Redakteurin des Online-Magazins Triple Canopy und Research Scholar an der New York University. Eli Schmidt, Schriftsteller und lebt in New York. Astra Taylor, Filmemacherin und so weiter und so fort. Also sozusagen diese üblichen Freiberufler aller Art, die schon aufgrund ihrer sozusagen berufsbedingten Affinität zu den neuen Medien irgendwie sich als Promoter dieser Bewegung verstehen. Und wenn man sich die einzelnen Dokumente anschaut, die hier versammelt sind, dann sieht man, dass tatsächlich das, was da auf diesem Platz geübt wird und was als besonders relevant an politischer Praxis dann eben in solchen Publikationen der Öffentlichkeit präsentiert wird, tatsächlich eigentlich nichts anderes ist als das, was die alle sowieso immer schon machen. Nämlich Networking, nicht? Das ist ja bezeichnend schon seit Jahren, dass immer noch sich die völlig schwachsinnige Annahme hält, dass irgendwie sich zu vernetzen eine besondere Praxis, ein besonderes Charakteristikum linker politischer Praxis sei, obwohl das eigentlich sozusagen alle möglichen Berufsfelder so der neuen Ökonomien und so kennzeichnet, dass sich die Leute immer alle vernetzen. Und das wird hier sozusagen gegen das System, für das System eingeübt. Ich lese mal einen Abschnitt vor aus einem Bericht von Eli Schmidt. Es ist auch charakteristisch für diese Emphase des Affekts und des Gefühls, die ich am Anfang angesprochen habe, dass all das so in der Ich-Form geschriebene autobiografische Erlebnisberichte sind, die hier versammelt sind. Da wird unter anderem ein Forderungskatalog, der spontan auf diesem Platz zusammengestellt und abgesegnet wurde, zitiert, und zu diesen Forderungen gehören unter anderem die Bullenskulptur auf der Wall Street abreißen. Das hatte uns ein Typ vorgeschlagen, der in einem Banker-Outfit von Gruppe zu Gruppe lief, wobei er statt einer Krawatte eine Schlinge um den Hals trug. Schuldenerlass in irgendeiner Form, entweder für alle oder nur für Studenten. Steuern auf kleinere Finanztransaktionen, zum Beispiel nach dem Modell der Tobin-Steuer. Vollbeschäftigung. Kostenlose Kita- und Altersheimplätze für alle. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für alle amerikanischen Arbeitnehmer. Und mehr politische Transparenz im Allgemeinen. Der Kommentar geht dann wie fort weiter. Wir diskutierten alles ernsthaft, aber irgendwie auch vergnügt. Jemand schlug vor, man könne Kitas und Altersheime in Postämtern einrichten, sobald der United States Postal Service endgültig abgewickelt sei. Ein anderer meinte, Vollbeschäftigung sei keine gute Forderung, die Amerikaner arbeiteten ohnehin schon viel zu viel. Mitten in der Debatte wurde dann plötzlich die Frage laut, warum es eigentlich so schwierig sei, Forderungen zu stellen und ob das überhaupt Sinn ergebe, wenn man keinen Hebel habe, um sie durchzusetzen. Schließlich fragte jemand, ob wir nicht einfach fordern sollten, dass unsere Forderungen in Harper's abgedruckt werden. Wie wir erfahren hatten, mussten alle Gruppen die Ergebnisse ihrer Unterredung am späten Abend präsentieren, weshalb wir uns darauf verständigten, die Aufhebung der Citizen United-Entscheidung, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, eine Gerichtsentscheidung über einen Film über Hillary Clinton, der verboten werden sollte. Diese Entscheidung sei unsere wichtigste Forderung. Damit würde automatisch ein demokratischeres Klima entstehen, das es erleichtern würde, auch die übrigen Forderungen durchzusetzen. Wir ließen ein Notizbuch herumgehen und schrieben unsere E-Mail-Adressen hinein. Wir würden wegen der Citizens United-Sache in Kontakt bleiben. Da wir alle andere Pläne hatten, hinterlegten wir unsere Forderung bei einem Bekannten eines Bekannten, der sie der General Assembly, so nennen die sich da, auf dem Platz vorlegen würde. Eine Freundin musste dringend nach Williamsburg. Sie sollte bei einer Filmpremiere an der Bar arbeiten. Sie machte gerade ein unbezahltes Praktikum bei einer Produktionsfirma. Ich lief Richtung East Village, um mich mit einem Freund zu treffen. Die anderen waren zum Abendessen verabredet. Irgendwie hatten wir die Sache nicht so richtig zu Ende gebracht. An einer anderen Stelle heißt es, das ist ein Bericht von Sarah Resnick, ich kam zu spät zu General Assembly. Über das menschliche Mikrofon, das ist ein Ausdruck dafür, dass, weil die keine Mikrofone benutzen durften, das, was der Redner sagt, von den Umstehenden nachgesprochen wird und die anderen sprechen es dann wieder nach und so, präsentierte ein Mann gerade einen Vorschlag für eine neue Arbeitsgruppe, die Lebenslaufgruppe. Einige von uns sind arbeitslos, erklärt er. Lasst uns also eine Gruppe gründen, in der wir denen unter uns helfen, die einen Arbeitsplatz suchen, in dem wir gemeinsam Lebensläufe ausarbeiten und verteilen. Das sind also nur ein paar Beispiele von diesen Tätigkeiten, die deutlich, was ja, ich meine, das mit diesen Lebensläufen ist ja nicht prinzipiell jetzt falsch oder so. Nicht, das kann man sozusagen aber auch im Arbeitsamt selber anbieten als Serviceleistung oder so. Dann wird man vielleicht da auch noch so auf 400-Euro-Basis eingestellt oder Dollar-Basis. Aber das sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass diese Aktivitäten sozusagen nichts anderes als Einübung für einen möglicherweise, also später einem zur Verfügung stehenden Job sind, mit dem man sich dann über Wasser hält oder über Networking irgendwie wieder für sich und andere neue Möglichkeiten schafft, um sich weiter über Wasser zu halten, und dass die Frage, welchen Stellenwert solche Tätigkeiten überhaupt in dem gesamten Zusammenhang haben, was das überhaupt für einen Sinn macht und so, überhaupt nicht mehr vorkommt. Es ist also ein schierer Pragmatismus, der aufgebläht wird, auch so eine Anspielung auf die amerikanische Revolution, Konstitutionsversammlung sozusagen, in der sich das amerikanische Volk als neu, auf Neues sozusagen als das Volk der 99% konstituiert. Wichtigstes Kommunikationsmittel sind eben E-Mails, Facebook, Twitter, also das, was man sonst auch sowieso benutzt, und das liest sich dann zum Teil in einem Mitschnitt, der in diesem Buch von Twitter-Nachrichten gegeben wird, so. 13.50 Uhr, hey, Riesenchaos bei den Zügen. Ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig zur Demo bis zur Wall Street durchkomme, aber lass uns doch heute Nachmittag dort treffen. Außerdem soll es wohl am Mittwoch eine große Gewerkschaftsdemo der Transport Workers Union geben. 15.18 Uhr, Demo auf der Brooklyner Seite der Brücke beendet. 16.20 Uhr, haben jetzt alle Fahrbahnen der Brooklyn Bridge blockiert. 16.23 Uhr, Wahnsinn, bin in der Linie 7, habe ohne Regen schon bei der Buchmesse festgesteckt. 16.39 Uhr, die Cops haben uns mitten auf der Brücke eingepfercht, lassen uns vielleicht einzeln nacheinander durch, aber ist noch unklar. 17.09 Uhr, werde vielleicht gleich verhaftet, die Cops holen die Leute langsam von der Brücke. 17.19 Uhr, echt, was für eine Verschwendung von Steuergeldern, halte mich auf dem Laufenden. 18.39 Uhr, bist du durchgekommen? 21.17 Uhr, okay, ich nehme mal an, du wurdest verhaftet. Wenn ja, ruf 212-679-6018 an, wenn du rauskommst. National Lawyer Guild, die bieten rechtliche Unterstützung. Nur 2.43 Uhr, bin draußen. Da kann man also gut sehen, dass die sozusagen, also das kann man tatsächlich fast als eine Art Protestspielen von Leuten begreifen, die sich sozusagen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich in einer gesellschaftlichen Dynamik auf einmal wiederfinden, die sie bisher noch nicht erlebt haben, sozusagen als Vorhut, als Avantgarde von einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung fühlen, wobei sie überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen, was in Wahrheit das Charakteristischste an dieser ganzen Bewegung ist, oder zumindest einer der wesentlichen Punkte, die man festhalten muss, dass nämlich die Unterschiedlichkeit der sozialen Milieus, der Personen, die da mit dabei sind, also sozusagen die internen sozialen Antagonismen in dieser Gruppe und in dieser Bewegung überhaupt gar nicht mehr reflektiert werden, sondern zugekleistert werden durch unterschiedliche Formen der Harmonisierung, der Tilgung von also tatsächlich der Versuche, den Menschen das Bewusstsein um sowas wie vielleicht nicht mal mehr Klassenunterschiede, aber Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Erfahrungen von Menschen aus unterschiedlichen Schichten von vornherein auszutreiben. Das kann man gut sehen, wenn man hier so diese eine kleine Liste von Forderungen, die publiziert worden ist, wie in einer Art Ticker zusammengefasst, sich anschaut und die illustrieren soll, wer zu diesen 99% alles gehört. Da wird nämlich deutlich, dass sich schlechterdings überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise diese Bewegung als Ausdruck von Interessenvertretung, von Kampf für spezifische gesellschaftliche Interessen, sondern eigentlich als Kampf für eine bestimmte Ethik, für eine gewisse kollektive Verantwortungsethik begreifen lässt. Ich lese mal aus dieser Listung die so hintereinander aufgeführten Statements kurz auch vor. Ich bin 62 Jahre alt und habe mein ganzes Leben, seit ich 14 bin, hart und ehrlich gearbeitet, denn nur so verwirklicht man den amerikanischen Traum. Ich habe als Bauunternehmer und Gestalter gearbeitet. 1980 hat mich die Savings- and Loan-Krise den Job gekostet und meine geschäftliche Existenz vernichtet. Die Regierung entschloss sich seinerzeit, die Banken zu retten. Ich habe mein Geschäft verloren, mein Zuhause, meine Frau und meinen Glauben an jenen amerikanischen Traum. Ich bin 25, ich habe einen Universitätsabschluss, keine laufenden Kredite, keine Schulden. Mir gehört eine florierende Zeitschrift und ich kann mir alles leisten, wonach mir der Sinn steht. Ich komme aus einem wohlhabenden Elternhaus und war mein ganzes Leben lang versichert. Ich fühle mich schuldig. Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass so viele Menschen ums Überleben kämpfen müssen. Ich sehne mich nach Veränderung, nach Gleichheit. Ich bin die 99%. Das kommt am Ende von jedem dieser Statements. Ich bin Studentin und habe schon jetzt rund 15.000 US-Dollar Schulden, obwohl ich mein Studium noch nicht einmal abgeschlossen habe. In den letzten 2 Jahren war es mir nicht möglich, irgendeine Arbeit zu bekommen. Ich habe Essensmarken, sonst würde ich die Tage nicht überstehen. Mein kleiner Neffe ist jetzt 1 Jahr alt und ich frage mich, in welcher Welt wir leben müssen, wenn er so alt ist wie ich. Wir sind die 99%. Ich bin in der 4. Klasse. Wenn ich mit der Highschool fertig bin, wird 1 Jahr Studium an einer öffentlichen Universität 133 kosten. Wo ist mein amerikanischer Traum? Meine Eltern sind die 99%. Die Besten und Klügsten meiner Generation packen deine Lebensmittel ein oder servieren dir Kaffee oder wischen deinen Tisch sauber. Ich bin die 99%. Mein Vater ist vor 4 Monaten gestorben und hat mich bereits im Alter von 18 Jahren zu einem Teil des 1% gemacht. Er war immer der Meinung, dass Reichtum ein Privileg ist und die Verpflichtung mit sich bringt, denen zu helfen, die es brauchen. Ich sehe das genauso. Ich bin das 1%, besteuert mich. Ich brauche keine Handouts, ich brauche keinen Kommunismus, ich brauche keine Garantien, ich brauche eine Stimme. Ich bin die 99%. Meine Zukunft ist im Arsch. Ich bin die 99%. Ich verhungere. Ich bin die 99%. Da sieht man schon, dass all diese verschiedenen Statements hier den Tonfall haben und das ist charakteristisch für all das, was hier zusammengetragen ist, von einer unmittelbaren Empörung, einem unmittelbaren gekränkt und beleidigt sein angesichts der sozusagen abstrakten, schlechten Totalität der Verhältnisse, die in ihrer Abstraktion gar nicht mehr wahrgenommen werden, sondern nur noch als persönliche Kränkung, wobei es schon vollkommen egal ist, ob man von der Situation profitiert oder nicht oder in welcher gesellschaftlichen Situation man sich selbst befindet. Wichtig ist, dass man sozusagen die Ungerechtigkeit an sich, die existiert, als persönliche Beleidigung wahrnimmt. Und jeder dieser Statements liest sich sozusagen als empörtes Bewerbungsschreiben auf irgendeine Art Beschäftigung, die es skandalöserweise noch nicht gibt, die man aber für sich allein und für alle anderen fordert. Diese merkwürdige Form, dass die Empörung immer gleich zugleich so diesen Duktus eines sich Bewerbens um irgendetwas hat, scheint mir eben schon darauf hinzuweisen, dass es hier darum geht, eine gesamtgesellschaftliche Ethik durchzusetzen, und alle aufzufordern, sich sozusagen auf die richtige Seite zu schlagen, indem sie diese Ethik unterschreiben, egal wie sie selbst gestellt sind und egal, ob das ihren Interessen widerspricht oder nicht, oder egal, ob vielleicht auch ihre eigene Meinung gar nicht hundertprozentig deckungsgleich ist mit ihren Interessen. Dieser ethische Zwangscharakter dieser Bewegung macht sich auch in den wenigen, aber bezeichnenden Statements in diesem Band zum Verhältnis zur Polizei bemerkbar, die irgendwie immer so als vage, diffuse Bedrohung auftaucht, halb mit der Suggestion, dass man sich eigentlich irgendwie wünscht, dass man mit Polizei in Konflikt kommt, weil das sozusagen die eigene Sache aufwertet. Auf der anderen Seite erscheint die Polizei aber in den Fällen, wo sie ausführlicher erwähnt wird, eher so als eine Art am Rande stehender, nur auf der gesellschaftlichen Ebene als Gegner, aber gleichzeitig heimlicher Sympathisant. In einer Stellungnahme von Astra Taylor heißt es: Ich bin unglaublich stolz auf all die Leute auf der ganzen Welt, all die Bilder, die aus anderen Städten und Ländern über den Äther kommen. Heute Abend gehörte der Times Square wieder uns, war voller Menschen und Leidenschaft und einer ganzen Menge schwer verwirrter Touristen. Die Polizisten hatten sich aber vorgenommen, uns den Aufenthalt so unangenehm wie möglich zu machen. Eine unmögliche Aufgabe, da die Menge in Hochstimmung war. Aber die Ordnungshüter gaben ihr Bestes. Hier wird also auch die Polizei schon mit so einer leicht masochistischen Sympathie irgendwie so angesprochen, ne? Und drängten unsere Abordnung von gut 100 Leuten in die 46. Straße zurück, als wir die 42. Straße entlang gehen wollten. Ich löste mich von der Gruppe, die Seitenstraße, manche Abschnitte des Broadway waren leer und passierbar. Trotzdem kesselte die Polizei hunderte von uns dicht an einer Ecke ein, was manche Demonstranten verständlicherweise wütend machte. Die Blockaden und die Einsatzkräfte sollten offensichtlich nicht nur den Straßenverkehr durchlassen, sondern auch die Demonstranten auseinandertreiben und desorientieren. Mir fiel eine sehr kleine ältere Dame voller 99%-Buttons auf, die von der Menge fast erdrückt wurde. Als ich sie nach draußen geleitet hatte, ließ mich die Polizei nicht zurück zu meiner Gruppe. Später am Abend strotzte der Washington Square vor Energie. Weit über 1000 Leute hatten sich versammelt. Im Laufe des Abends bekamen ich und meine Freunde zweimal Sprüche wie »Geht arbeiten« zu hören. Dabei demonstrierten wir doch unter anderem dagegen, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt und schon gar nicht genug sinnvolle, angemessen bezahlte. An einer anderen Stelle, wo die Polizei auftritt, die Menge zurücktritt, wird dann davon gesprochen, dass einige einen Polizisten anhand seines Namensschilds als Schmidt identifizieren und die Menge dann im Stil von Sportfans Schmitti, Schmitti ruft, während Schmitti selbst tapfer versuchte, wie es heißt, ein Grinsen zu unterdrücken. Also hier werden diese Konfrontationen mit der Polizei auf eine eigenartige Art so beschrieben, dass immer die Suggestion mitschwingt, dass die im Grunde genommen wissen, dass man auf der richtigen Seite ist, dass es sozusagen auf der Ebene der Empathie, der moralischen Anteilnahme und so gar keinen wirklichen Antagonismus gibt, sondern nur sozusagen auf der Ebene der gesellschaftlichen Rolle, wo die Polizei sozusagen natürlich als Agenten der Exekutive agieren muss. Und das ist alles, denke ich, schon ein Verweis auf diesen also zutiefst moralistischen Zwangscharakter dieser Bewegung, der es nur darum geht, eine bestimmte Arbeitsethik auch durchzusetzen, die eben immer wieder in diesen Texten verbunden wird mit diesem Begriff der sinnvollen Arbeit. An einer anderen Stelle, damit möchte ich diesen Abschnitt beschließen, die sehr interessant und charakteristisch ist, weil sie etwas anspricht, explizit macht, was ich mir nur so überlegt hatte vorher, von Astra Taylor heißt es: Da fällt mir einer meiner bisherigen Lieblingsslogans ein, das ist unmittelbar nach der Stelle mit dem sinnvollen Arbeiten. I lost my job, but I found an occupation. Occupation steht sowohl für Arbeit als auch für Besatzung. Man hört natürlich oft den Vorwurf, die Demonstranten seien faul, das stimmt aber ganz und gar nicht. Natürlich wird man hier nicht bezahlt und kann sich das Ganze auch nicht in den Lebenslauf schreiben, der kommt auch immer vor, der Lebenslauf. Aber Occupy Wall Street gehört sicher zu der wichtigsten Arbeit, die heutzutage überhaupt geleistet wird. Vielleicht sollte eine der Forderungen ein Gesetz sein, dass jeder Job sinnvoll sein muss. Und genau das, dieser Doppelsinn von Occupation, scheint mir irgendwie den Kern der ganzen Sache zu treffen, dass es nicht tatsächlich um eine Besatzung im Sinn oder Besetzung im Sinne einer Wiederaneignung eines privatisierten, der Öffentlichkeit entzogenen Raumes geht, sondern dass es darum geht, eine sinnvolle Beschäftigung für alle einzufordern und eben insbesondere für die, die sich in dieser Umgebung tummeln und denen unterstellt wird, also Banker, Manager, Börsianer, dass sie im Grunde gar nichts arbeiten. Also die Occupation, die Besetzung des Platzes ist selbst sozusagen die Vorarbeit für die eigentliche Beschäftigung, die man sich wünscht und die man einübt. Jetzt komme ich zu dem zweiten, etwas längeren Punkt und dann auch bald schon zum Schluss, der mir charakteristisch erscheint für all diese Bewegungen. Das habe ich genannt Infantilität und Senilität. Einiges davon ist schon angeklungen, etwa in dieser putzigen Forderung kostenlose Kita- und Altersheimplätze für alle, aber auch in der Liste mit Statements, die hier verbreitet wurde und wo Leute aus ganz verschiedenen Generationen sozusagen unter Absehung ihres gesellschaftlichen und biografischen Status irgendwie sich auf immer das Gleiche glauben vereidigen zu müssen. Denn das scheint mir charakteristisch zu sein für diese Bewegung, dass sie sich eigentlich sozusagen, und deswegen spielt Empathie und überhaupt Mitgefühl für die Armen und so weiter so eine wichtige Rolle, nicht, also wann immer Mitleid so in diesem Maße so als sozialer Wert propagiert wird, sollte man ja vorsichtig sein. Das hat damit zu tun, dass hier eben nicht versucht wird, tatsächlich neu gesellschaftliche Arbeitszusammenhänge oder so zu organisieren, die möglicherweise was anderes schaffen könnten, als die gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse bereitstellen, sondern dass die Leute, die sich da versammeln, sozusagen als synthetisierte Großfamilie sich organisieren und dass deswegen eben dann auch immer wieder betont wird, dass man nicht so arrogant sein möchte, sich als Jugendbewegung zu verstehen. In einem Statement schreibt Astra Taylor, es ist eine sehr jugendliche Veranstaltung und vielleicht in vieler Hinsicht naiv, aber ich freue mich über sie. Nichtsdestoweniger stört es mich, dass immer wieder das junge Alter der Demonstranten betont wird, denn so infantilisiert man sie und tut sie ab. Die dummen Kinder werden irgendwann erwachsen und vergessen den ganzen Protestquatsch. Außerdem macht man es den Älteren zu leicht. Wir sollten doch eigentlich alle hier draußen sein und uns gegen den Kraken wehren. Es sind auch tatsächlich eine Menge älterer Leute hier im Zuccotti Park, Rentner, die sich unter die frischen Uni-Absolventen mischen. Unsere Gesellschaft, besonders die Linke, hat die seltsame Vorstellung, dass die Jugend immer die revolutionäre Vorhut darstellt. An dieser Stelle muss ich sagen, dass mich die allgegenwärtige historische Unwissenheit deprimiert. Jede Generation von Jugendlichen erfindet das Rad neu, glaubt, dass sie die allererste ist und fährt das Ganze an die Wand. Da ist man schon wieder fast versucht, so unsympathisch der Begriff sonst ist, diesen Begriff der Jugendbewegung zu verteidigen, angesichts dieser merkwürdigen Anbiederung daran, dass irgendwie alle Generationen hier scheinbar irgendwie konfliktlos miteinander auskommen. In dem anderen Statement, was ich vorgelesen habe, wird ja auch explizit diese alte Dame erwähnt, die diese Protestbuttons am Körper trägt. Und das scheint mir nur ein weiteres Symptom dafür zu sein, dass hier einerseits reale Antagonismen und der Antagonismus zwischen den Generationen ist ja auch ein gesellschaftlicher Antagonismus, harmonisiert, überspielt werden in einer Art riesigen Mischung aus Kindergarten und Altersheim und dass das selber Reflex der Tatsache ist, dass tatsächlich, und das ist ja eine reale gesellschaftliche Erfahrung, Jugendliche immer mehr sich sozusagen schon als prospektive Rentner fühlen und Rentner irgendwie als Leute, die ihre Jugend nicht ausgelebt haben, die irgendwie viel zu früh auf irgendeinen Weg geschoben worden sind, wo sie nie wieder von weggekommen sind und eigentlich um ihr ganzes Leben gebracht worden sind, dass also sozusagen das Leben, also das, was dazwischen steht, immer mehr zusammenschrumpft auf irgendetwas Unerfüllbares, auf einen Appendix oder so, der tatsächlich auf der Ebene der realen gesellschaftlichen Erfahrung eben die Erfahrungen von älteren Leuten und Jüngeren immer mehr sich annähern lässt. Und statt das sozusagen als Symptom einer gesellschaftlichen Problematik zu realisieren und sich zu überlegen, woran das liegt, baut man eben so eine Art freischwebendes Mehrgenerationenpflegeheim auf diesen Plätzen auf und tut so, als würden gar keine realen Antagonismen mehr bestehen und als wäre das eigentlich gut, dass sich alle sozusagen auf diese gemeinsame Erfahrung einigen können. Und genau mit diesem Punkt scheint mir auch das scheinbar veränderte Verhältnis dieser Bewegung zur Autorität zu bestehen. Denn all die Sprecher dieser Bewegung beharren immer stolz darauf, dass sie keine Führer haben, dass es sozusagen keine charismatischen Personen gibt, die sozusagen die Affekte und Gedanken bündeln oder die als Sprecher für alle anderen agieren, sondern dass sie irgendwie eine führungslose, aber trotzdem strukturierte und wirkungsmächtige Bewegung sein. Und das wird in den Medien ja auch immer wieder gesagt. Diesen Punkt habe ich unter dem Begriff führungsloser Massenwahn gefasst. Also diese Annahme, dass eine Bewegung, die erkennbarerweise scheinbar irgendwie keine Anführer zu haben scheint, schon per se nicht autoritär sei oder dass das irgendwie per se schon Zeichen von Progressivität ist, beruht ja prinzipiell schon auf einer Fehlinterpretation dessen, was autoritäre Herrschaft, autoritäre Massenbewegung ausmacht. Denn tatsächlich ist ja auch, das dürfte man ja sich relativ schnell klar machen können, auch etwa für den Nationalsozialismus, die Rede vom Führerstaat oder so nur sehr eingeschränkt gültig und täuscht im Grunde um das Wesentliche hinaus. Und jeder, der sich damit und der sich auch mit der psychopathischen Dynamik von solchen Bewegungen mal beschäftigt hat, erkennt sofort, dass natürlich die Führerperson sozusagen auf eine merkwürdige Art zugleich leer ist, dass gerade auch der Begriff der charismatischen Autorität ja auf etwas zielt, was im Grunde genommen leer ist, auf eine Person, die sozusagen als Verkörperung der Dynamik notwendig ist, die aber selber gar keine Substanz hat. Und es ist keineswegs so, dass solche Bewegungen, wenn man ihnen den Führer wegnimmt, sozusagen einfach implodieren, und erst recht nicht so, dass Bewegungen, die keine erkennbaren Anführer haben, schon deshalb nicht autoritär wären. Was für eine Art von Autorität sich stattdessen hier herausbildet, das könnte man vielleicht damit beschreiben, dass diese Bewegung hier statt Anführer nur noch wirklich Sprecher und statt Agitatoren, würde ich mal sagen, sowas wie Mediatoren hat. Nicht umsonst spielte auch bei der Bürgerbewegung in Stuttgart die Rolle des Mediators eine so wichtige Rolle. Und die Rolle des Sprechers kann mehr oder weniger jeder einnehmen. Und genauso wie sozusagen innerhalb von dieser synthetisierten Großfamilie auch die Rollen zwischen den Generationen und den verschiedenen Positionen wechseln können. Das weiß jeder. Das kennt man auch so aus linken Gruppenzusammenhängen ja nur zu gut, wo auch manchmal Vertreter verschiedener Generationen zusammenkommen. Also sozusagen diese Vertreter keineswegs immer die Vertreter ihrer Generationen sein müssen, sondern dass sie auf merkwürdige Weise die Rollen tauschen können. Dass also ältere Leute sowohl irgendwie als weise Ansprechpartner mit mehr Erfahrung figurieren, wie es in der traditionellen Familie ist, aber auch sowas wie das mitgeschleifte Kind sein können, das noch nicht so richtig versteht, worüber die anderen eigentlich sprechen und dem man immer alles erklärt. Und genauso gut können Jüngere sozusagen als erst zu initiierende Kinder figurieren oder auch als sozusagen frühreife Anführer. Also dieser Generationenverband hat sich sehr stark flexibilisiert, und da es kaum noch sowas wie verbindliche Erfahrungen gibt, auf die die Leute zurückgreifen können, kann tendenziell jeder, je nachdem wie es sozusagen der Gunst des Augenblicks entspricht, jede Rolle einnehmen. Und genauso kann jeder auch zum Sprecher dieser Bewegung werden. Während die Bewegung selbst, wie Judith Butler in ihrem Beitrag sagt, nur noch Körper ist. Ich lese mal kurz einen Abschnitt aus dieser Rede von Judith Butler vor, die tatsächlich ganz besonders abstoßend ist. Sie am Anfang spricht sie auch von dieser Krake und dem Protest gegen das Finanzkapital und kommt dann auf die Frage zu sprechen, wer wir eigentlich sind, was das alles für Leute sind, die hier Forderungen erheben und was sie verbindet, und erläutert die Frage dann mit den Worten: Es ist wichtig, dass wir als Körper, als körperliche Wesen, die wir sind, zusammen in der Öffentlichkeit auftreten, dass wir uns in der Öffentlichkeit versammeln. Wir kommen zusammen auf den Straßen und Plätzen als eine Allianz der Körper. Als Körper leiden wir, benötigen wir Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Und als Körper sind wir aufeinander angewiesen und begehren einander. Daher ist das, was hier passiert, eine Politik des öffentlichen Körpers, der Bedürfnisse des Körpers, seiner Bewegung und seiner Stimme. Wir wären nicht hier, wenn die gewählten Funktionäre den Willen des Volkes repräsentieren würden. Wir stehen abseits des Wahlprozesses und seiner Verstrickungen in ausbeuterische Praktiken. Wir sitzen und stehen, wir bewegen uns und sprechen, so wie es unseren Möglichkeiten entspricht, als Wille des Volkes, den die Wahldemokratie vergessen und im Stich gelassen hat. Aber wir sind hier und wir bleiben hier und füllen die Formel We the People, wir das Volk, mit Leben. Also die zugestandenermaßen völlig leer gewordene Formel von dem Gesamtvolk, der Bevölkerung, im Deutschen hat der Begriff Volk ja noch einen etwas anderen Duktus, wird sozusagen mit Leben gefüllt, mit dem Leben der Körper, deren einzige Bestimmung nur noch ist, dass sie sich bewegen, sprechen, Hunger haben und so. Also völlig entindividualisierte Körper, deren Bedürfnisse sozusagen durch verschiedene Sprechautomaten dann zum Ausdruck kommen, wie das unfreiwillig möglicherweise eben in dieser durch die Verhältnisse scheinbar nur erzwungenen, aber trotzdem sehr symptomatischen Technik des menschlichen Mikrofons zum Ausdruck kommen, wo sozusagen das, was der Einzelne da vorne spricht, von den anderen nur noch nachgebetet wird und dann von den anderen wieder wiederholt wird, wo also die Kommunikation sozusagen tatsächlich sich reduziert auf Wiederholung dessen, was Einzelne sagen und was sozusagen wie so eine Welle durchs Fußballstadion dann durch die Menge der Zuhörer gleitet. Ich will jetzt abschließend noch ein bisschen was darüber sagen, wie sich möglicherweise durch diese von den Veranstaltern selbst so gefeierte Führungslosigkeit, also durch das Fehlen irgendwie eines Anführers oder Vordenkers oder so, die Dynamik, die autoritäre Dynamik verändert. Denn dieses Fehlen eines Anführers hat natürlich sozusagen psychodynamisch seine Gründe darin, und das hängt auch schon zusammen mit dem, was ich sozusagen als Refamilialisierung irgendwie beschrieben habe, dass sozusagen diese Vaterfigur, die in der Gestalt des Anführers oder sozusagen symbolisch bestimmte Funktionen eine Zeit lang in gesellschaftlichen Massenbewegungen annehmen konnte, zusammengeschrumpft ist auf ein Nichts, dass sozusagen diese Erfahrung sich an einer bestimmten Person zu bilden, die als Vorbild einem präsentiert wird, die man internalisiert und mit der man gleichzeitig notwendig in Konflikt tritt und wo man sich an dem Konflikt dann abarbeiten muss, dass diese ganze sozusagen auch individuelle psychische Dynamik der Auseinandersetzung mit in Personen konkretisierter Autorität immer weniger stattfindet, sondern die Autorität selbst einem sozusagen nur noch als chaotische, abstrakte in allen möglichen verschiedenen Charaktermasken personifizierbare einem gegenübertritt. Und insofern ist natürlich das eine scheinbar irgendwie zeitgemäße Reaktion eben auf diese Entpersonalisierung von Herrschaft. Aber dem entspricht eben, scheint mir, und das genau ist in dieser Formel von den 99% ausgedrückt, eine keineswegs beruhigende, sondern eher beängstigende Entkonkretisierung und sozusagen ins rein statistische gewendete, eben daher auch nur scheinbare Entkonkretisierung auch von Feindbildern. Nicht also diese Formel, wir sind die 99% und die Vorstellung, dass das eine Prozent irgendwie das Problem darstellt, die sich eben in einem mitunter auftauchenden Slogan dann auch konkret manifestiert hat, wo es hieß, eine Welt ohne 1% ist möglich, drückt schon aus, also drückt auch in der Absurdität schon aus, dass sozusagen dieser Feind, gegen den man da kämpft, einerseits vollkommen abstrakt geworden ist, zusammengeschrumpft zu einer beliebig besetzbaren statistischen Größe, andererseits aber eben notwendig ist, um diese scheinbar sich immer schon als absolute Mehrheit verstehende Gemeinschaft der Empörten zu konstituieren und zusammenzuhalten. Und deswegen muss natürlich sich dieser erstmal nur statistisch bestimmte Feind jederzeit auch konkretisieren, in bestimmten Personen personifizieren. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass diese Gewaltlosigkeit an diesen Bewegungen, die bisher so gelobt wird, keineswegs irgendwie genuin eigen ist, sondern dass das schon in dieser statistischen Bestimmung des Feindes sozusagen als der bloßen Abstraktion der schädlichen Minderheit natürlich das Potenzial der Gewalt sozusagen zurückgestaut bleibt und immer lauert und dass die Aggression sozusagen auch immer beliebiger, an immer beliebigen Momenten sich dann wieder bahnbrechen kann. Das entspricht meiner Ansicht nach eben dem, was auf ganz andere Weise, aber irgendwie vielleicht eben deskriptiv gar nicht so falsch, in der poststrukturalistischen Theorie als Patchwork-Gesellschaft, als Patchwork der Minderheiten beschrieben wird. Das nämlich so, also das, oder auch als Auflösung der Klassengesellschaft oder so, nicht? Also das tatsächlich real, die auf gemeinsame gesellschaftliche Erfahrung gründende Solidarität mit einzelnen Gruppen immer mehr zerfällt, dass die gesellschaftliche Struktur selbst zerfällt in immer beliebigere, unterschiedliche Minoritäten, die sich auf immer absurdere Art selbst als Minorität definieren. Und dem Einzelnen ist dann anheimgestellt, sozusagen in einer Art freiflutenden Prozess mehr oder weniger, sich je nach dem strategischen Position, die er gerade einnimmt, mit jeweils unterschiedlichen Minoritäten zu identifizieren und qua Angehöriger dieser oder jener Minorität eben sozusagen diese Rechte einzufordern. Wobei das Abstruse dieser Formel mit den 99% ist, und das wird hier auch ausdrücklich gesagt, dass die Minorität eben die absolute Majorität ist, also die Gesamtgesellschaft sich zu begreifen habe als übermächtiges Kollektiv der Ausgeschlossenen, die sozusagen nur noch diesen Wurmfortsatz der 1% im Grunde loswerden muss, um als freies Kollektiv zu sich selbst zu kommen. In diesem Zusammenhang, das möchte ich am Schluss doch noch erwähnen, weil es mir bisher nicht bekannt war, ist in einem Text von Charles Peterson, der auch bei dieser N+1 Zeitschrift arbeitet, in Rekurs auf Laclos die Rede, und zwar in affirmativer Weise die Rede von einem wünschenswerten neuen linken Populismus, der hier zur Geltung komme. Da schreibt Charles Peterson unter der Überschrift Die Politik der Armen. Zum jetzigen Zeitpunkt repräsentiert Occupy Wall Street natürlich noch lange nicht 99% der Amerikaner. Doch der Anspruch, der sich hinter diesem Slogan verbirgt, verweist auf das enorme Potenzial der Bewegung. Die Aussicht darauf, einen linken Populismus aus der Taufe zu heben, dem es gelingen könnte, das Land im Namen der Menschen, von denen und für die es angeblich regiert wird, zu retten. Angesichts der Demoralisierung der Arbeiterklasse, der Dominanz der Unternehmen und Medienkonzerne über die Politik der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus muss dies wie ein absolut weltfremdes Unterfangen klingen. Selbst in der Generation unserer Großeltern, hier kommt wieder diese merkwürdige Identifikation mit den Eltern und Großeltern, können sich nur noch sehr wenige Menschen an den letzten Anlauf einer linkspopulistischen Bewegung erinnern. Und etwas weiter heißt es dann, eben in Bezug auf Ernesto Laclos, das wichtigste und vornehmste Ziel, das im Slogan von den 99% zum Ausdruck kommt, ist die Wiederherstellung des amerikanischen Volkes als einer progressiven Kraft, die in der Lage ist, für eine gerechtere, nachhaltigere und freiere Gesellschaft zu sorgen. Ernesto Laclos vertritt in einem der wichtigsten, aber leider wenig beachteten Bücher der letzten Jahre die Position und Populist Reason, heißt das, genau die Vorwürfe, die oft gegen den Populismus erhoben würden, seine Instabilität, Wahrheit und ideologische Leere machten seine eigentlichen Vorzüge aus. Wenn dem so ist, dann wäre das ermutigend für eine neue Bewegung, die man für ihre Inkohärenz und amorphe Gestalt kritisiert hat. In Laclos Modell verknüpft der Populismus eine Reihe äquivalenter Forderungen im Namen des flottierenden Signifikanten des Volkes. Die einzelnen Forderungen ähneln einander nicht in Bezug auf ihre Bedeutung, sondern darin, dass sie eine Identität oder Äquivalenz behaupten, die sie alle vereint, die aber selbst vollkommen leer ist. Und dieser Begriff, sozusagen dieser positive Begriff des neuen linken Populismus, den es anzustreben gilt, scheint mir also tatsächlich mit dem, was ich jetzt hier zusammengetragen habe, sehr gut zu korrespondieren, dass es also darum geht, jeden Antagonismus in der eigenen Erfahrung auszulöschen, weil Antagonismen davon zeugen, dass man sich eben nicht, dass diese abstrakte Identifikation sozusagen mit der statistischen Mehrheit, die man immer schon ist und die nur noch zu sich selbst kommen und sich konkretisieren soll, dass das gar nicht möglich ist, weil die reale Erfahrung, die immer die Erfahrung ist, dass man mit anderen sich streitet, dass es antagonistische Interessen gibt, die nicht unmittelbar irgendwie vereinbar sind, dass man sich spaltet, ne, und so weiter, die genau diese Erfahrung nicht mehr zulässt. Und hier wird annonciert, dass gerade das sich hinwegtäuschen über diese Erfahrung des Antagonismus sozusagen ein neues Kollektiv zu stiften vermag, das mit diesen 99% sozusagen erstmal nur bezeichnet wird, dass es aber im Grunde gibt und nur noch zu sich selbst kommen muss, eben im Sinne von diesem Flugblatt mit diesen Slogans, wo sich also auch Privilegierte sozusagen dazu bekennen, dass sie dieses 1% sind und andere gewissermaßen, also sozusagen die absolute Mehrheit dazu auffordern, dass sie bitteschön sich, also mich sozusagen abschaffen, nicht nach diesem Motto, dass der eine da wirklich bringt, besteuert mich, ne? Also dass sozusagen diese Ethik völlig losgelöst von den Interessen, die sie möglicherweise artikuliert, für alle gelten soll und alle sich ihr zu unterwerfen haben. Und das Einzige, was dem gegenüber verteidigt werden kann, scheint mir tatsächlich sozusagen eine Haltung konsequenter Entsolidarisierung zu sein, die auch mit sich bringt und vielleicht in den wichtigsten Fällen sogar mit sich bringt, dass man in Situationen Stellungnahmen, die man in anderen Situationen unterschreiben würde, nicht unterschreibt und dem widerspricht, weil man sich damit in der besonderen Konstellation auf die falsche Seite schlägt und immer genau in diesem Moment sozusagen zu reflektieren, dass es darum geht, sich gerade mit dem, was dieses 1% symbolisiert, zu solidarisieren. Und das ist eben nicht nur das abstrakte Finanzkapital oder so, sondern ist in jeder konkreten Situation, wo sich Gruppen bilden, immer die eine Person, wie auch immer sie bestimmt sein mag, oder auch die eine Gruppe, wie sie bestimmt sein mag, die als nicht dazugehörig, minderwertig, nicht identisch, inkommensurabel wahrgenommen wird und gegen die es sich abzugrenzen gilt. Und in diesem Sinne einer konsequenten Entsolidarisierung kann man vielleicht überhaupt nur die Erfahrung machen, dass, und damit komme ich jetzt zum Schluss, diese anfänglich aufgegriffene Rede von der Überflüssigkeit der Individuen vielleicht tatsächlich sowas wie ein Glücksmoment enthalten könnte, wenn man dem sozusagen reflexiv versucht innezuwerden, weil tatsächlich Überflüssigkeit in gewisser Weise ja Statthalter dessen ist, wofür es sich möglicherweise zu leben lohnen könnte. Weil alles, was über die bloße Subsistenz hinaus das Leben ausmacht, also Glück, meinetwegen ästhetische Erfahrung, Liebe, was auch immer, Geist, in gewisser Weise natürlich überflüssig ist und gerade darum da ist. Und das Denken selber im Endeffekt. Und insofern gilt es in diesem Sinne unwahrscheinlich, das ist, dass das in irgendeiner Weise kollektiv möglich wäre, daran festzuhalten, dass es gerade darum geht, sich sozusagen diese Überflüssigkeit, die durch diese politische Ökonomie, die hier angeprangert wird, erzeugt wird und auf die jeder Einzelne mit der Nase gestoßen wird, immer stärker klar zu machen und zu erkennen, dass das eigentlich das Ziel ist, dass ein Kollektiv, eine Menschheit von nützlichen Menschen das Gegenteil von der freien wäre. Danke.